Einen wunderschönen guten Abend. Good evening, everybody. Ich freue mich total, dass ich eingeladen wurde, etwas mit euch zu teilen. I'm really thankful that I was invited to share something with you. Ja, eigentlich schon seit mehreren Jahren beschäftigt mich eine ganz bestimmte Sache. I started to deal with a specific thing a few years ago. Und deshalb wird mein zweites Buch Ich will mehr heißen. And that's why my second book will have the title I want more. Ich habe nämlich so einen Hunger. Because I'm so hungry. Einen Hunger danach, in dieses Hammerleben als Königstochter reinzusteigen. I am so hungry to step into this life of the daughter of a king. Als wiedergeborene Christen haben wir eine ganz klar definierte Identität. As a Christian, we have a clearly defined identity. Wir sind Töchter und Söhne von Gott. We are the daughters and the sons of God. Wow, Töchter und Söhne von Gott. Wow, daughters and sons of God. Meine Frage lautet also, so my question is, wie kann ich all die unglaublich genialen und übernatürlichen Verheißungen in Anspruch nehmen? How can I take advantage of the promises that are out there for me? All die Verheißungen, die Gott uns durch die Bibel verspricht. All the promises in the Bible. Wie kommen wir in unsere Bestimmung hinein? How can I step into my calling? Wie können wir in diese vielversprechende Art zu leben eintreten? How can we step into this way of living? Nämlich die Gott für jeden einzelnen von uns vorgesehen hat. Because God has defined it for every single one of us. Ich möchte ehrlich sein. I want to be honest. Über die letzten Jahre war ich nicht nur einmal echt verzweifelt. In the last few years I wasn't only in complete despair once, but more than once. Nämlich wie das konkret gehen soll. Because I don't know how this is supposed to work. Und letzte Woche hat Gott mir dann im Gebet durch Freundinnen ein ganz extrem cooles Bild geschenkt. And last week when I was praying with friends, I saw a picture. Und zwar ein Bild, das verdeutlicht und bestätigt, was Gott mir in der Zeit davor schon gezeigt hat. And it's a picture that makes it even more clear to me what God has been showing me in the last weeks. Nämlich was der Schlüssel ist. About the key. Stellen wir uns bitte alle mal Folgendes jetzt vor. So imagine the following. Gott ist ja riesengroß. God is huge. Und in diesem Bild ist Gott so groß. And in this picture he is really huge. Dass ich hier auf der Bühne gerade mal seine Stiefel ausgehen würden. So on this stage you would only see his boots. Also er hat Stiefel an in dem Bild. He wears boots in my picture. Hier steht jetzt also mein riesengroßer himmlischer Daddy. So this is my heavenly daddy. Sehen tun aber nur eben seine riesengroßen Stiefel und die gehen bis zur Decke hinauf. But I can only see his boots and they go up until to the ceiling. Wer von euch hat als kleines Kind sich auch so gern auf die Füße von Papa draufgesetzt? Are there any of you who stepped on the feet of your father when you were small? Ich habe das geliebt. I loved that. Ich habe mich draufgesetzt und ich habe mich am Unterschenkel festgeklammert. I stepped on his feet and then he dragged me around. Und mein Papa musste dann mit mir so herumgehen. Yeah, he dragged me around. Und in dem Bild mache ich genau das. And in the picture I had, I'm doing exactly that. Ich sitze auf Gottes Stiefeln und ich klammer mich an ihm fest. I'm clinging to the boots of God. Und jetzt kommt das Geniale. And now the awesome thing comes. Gott macht einen Schritt. God takes a step. Und er ist so riesig. And it's so big. Dass ich einfach schwuppdiwupp Kilometer weiter bin. That I am just miles and miles further. Und zwar genau in die richtige Richtung. In the right direction. Nämlich in Richtung meiner Bestimmung. In the direction of my calling. Ich bleibe jetzt in dem Bild. I'm still in the picture. Was ich lang versucht habe, ist Gott zu bestürmen, dass er mich doch bitte einfach auf seine Schultern raufheben könnte. I asked God a lot of times to just put me on his shoulders. Eine andere Variante war der Versuch, aus eigener Kraft neben ihm herzulaufen. But there was also the alternative. I also tried that, to run next to God. Und da haben wir jetzt eben einen ganz einen wichtigen Punkt. And that's a key for me. Ich habe meine Energie ganz lange ins Falsche investiert. I invested my energy into the wrong thing. Was wir aber haben, sind ganz klare Verantwortungen. But we have a clear responsibility. Dinge, die Gott nicht für uns tun wird. There are things that God will not do for us. Erstens einmal, wir müssen uns auf Gott ausrichten. First we have to focus on God. In meinem Fall war ich frustriert. In my case, I was just frustrated. Also musste ich mich zuerst einmal von meiner Frustration befreien. So first I had to get rid of my frustration. Ich habe Gott ganz einfach um Vergebung gebeten dafür. So I asked God to forgive me. Und das hat den Weg zu ihm wieder freigemacht. And that made my way towards him open. Also Schritt 1, auf Gott ausrichten. So first focus on God. Zweitens, wir müssen also auf seine riesigen Stiefel draufsetzen. So second, you have to step on his boots. Ich habe den Heiligen Geist gefragt, wofür denn die Stiefel in dem Bild stehen. I asked the Holy Spirit to tell me what the boots stand for. What are they symbolizing? Und die Stiefel, die stehen für die Verheißungen. And the boots are a symbol of his promises. Und die Verheißungen, die sind wie eine Türe. And the promises are like a door. Eine Türe, um in unsere Identität reinzusteigen. A door to step into our identity. Eine Türe, um in unsere Bestimmung reinzusteigen. A door to step into our calling. Die Verheißungen sind eine Türe mitten in so ein Königskinderleben hinein. It's a door into our life as a daughter or son. Ich setze mich also auf Verheißungen drauf. So I'm actually sitting on the promises. Ich nehme sie in Anspruch. I claim them. Damit meine ich in der Umsetzung, dass ich sie laut ausspreche. That means that I really speak them out loud. Vielleicht ein kurzes Beispiel. Maybe an example. Ich nehme dazu eine ganz bekannte Verheißung. I will show you this. I will illustrate this with a very common example. In Römer 8:28. Romans 8:28. Da steht: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. All things will work together for our good. Ich meine, das sollte man uns mal auf der Zunge zergehen lassen. For those who love God, we should really digest this promise. Egal, wo wir gerade stehen. No matter where you stand. Das können wir in Anspruch nehmen. We can claim that promise. Und ich gehe davon aus, dass etwas aktiviert wird, wenn ich das im Gebet ausspreche. And I think that something is activated when I really speak it out loudly. Gott, in deinem Wort steht, dass mir alle Dinge zum Besten dienen sollen. God, your word says that everything works together for my good. Und wenn ich das jetzt für mich in Anspruch nehmen möchte, and if I want to claim that for myself, dann danke ich ihm sogar schon im Glauben dafür. Then I will thank him in advance. Danke Gott, dass mir alle Dinge zum Besten dienen werden. Thank you that all things will work together for my good. Damit sitze ich schon drauf. And that's the moment when I'm sitting on the promise. Und ich stelle mir das wieder so vor. And I imagine it like this. Wenn ich das ausspreche, dann geht hier geistlich gesehen eine Türe auf. When I speak it out loudly, a door opens, a spiritual door. Die Verheißung wird lebendig. The promise comes true, it becomes life. Und das verändert die Atmosphäre rund um mich. And that changes the atmosphere around me. Und ich mache das zu Hause fast täglich. And I do that at home almost every day. Ich danke Gott für das, was geistliche Realität ist. I thank God for spiritual reality. Und einfach nur noch nicht im Natürlichen sichtbar ist. But what might not be visible right now. Ich glaube aber, dass es gerade dadurch eben erst überhaupt sichtbar werden kann. But I think that through that it will become visible. Wenn wir Gottes Wort aussprechen, das hat einfach eine Wahnsinnskraft. I think if we speak God's word out loud, it has a great power. Also zweitens, auf die Verheißungen draufsetzen. So second, sit on the promises. Gut, am Stiefel sitzt man jetzt schon. So we are sitting on the boots. Also ist der dritte Punkt, festklammern. The third point, cling to the boots. Und dafür braucht man Vertrauen. And that's where you need trust. Nämlich Vertrauen, dass in dem Stiefel tatsächlich selbst Gott zu finden drinnen ist. And you have to trust that God is in the boots. Das heißt, indem ich an den Verheißungen festhalte, that means by clinging to the promises, bin ich ja ganz nah an Gott selbst dran. I'm really close to God. Und die Beziehung zu ihm, das ist sowieso das Allerwichtigste. And the relationship I have to him is the most important thing. Also Punkt 3 ist festklammern. So the third point is cling to the boots. Und jetzt kommt der Part, den ich am allerwenigsten mag. And there is another part that I really don't like as much. Wir haben ihn sogar besungen. We even sang it. Viertens, warten. Fourth point, wait. Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Faith is believing in things that are not visible right now. noch nicht sieht. Are not visible right now. Und genau das ist das Problem beim Warten. And that's the point of waiting. That's the problem with waiting. Weil man sieht erst einmal gar nichts. Because you can't see anything. So, und jetzt geht's los. And that's where it starts. Während wir auf den Durchbruch ins Sichtbare warten, While we are waiting for the breakthrough to the visible, hat der Feind Hochsaison. The devil has his high season. Spätestens jetzt wird er alle Geschütze auffahren. He will start to use all the weapons he has. Er wird alles tun, damit wir nicht in so ein siegreiches Leben reinkommen. He will try to hinder us going into this this life. Und mittlerweile weiß ich, dass ich das erwarten muss. But now I know that I have to expect that. Ich darf da nicht überrascht sein. I shouldn't be surprised. Ich meine, eh klar, der Feind will, dass wir aufgeben. The devil wants us to quit. Dass wir den Stiefel, die Verheißungen wieder loslassen. That we don't cling to the boots, but that we let go. Und somit das loslassen, was Gott für uns vorbereitet hat. So that he wants us to let go of the promises God has for us. Und es ist ja gut, dass wir zwei Hände haben. But it's good that we have two hands. Mit der einen Hand können wir uns am Stiefel festhalten. With one hand we can cling to the boots. Und mit der anderen Hand, and with the other hand, sollten wir präventiv einen Schild des Glaubens halten. We should hold on to a shield of faith. Zur Abwehr des Feindes. Preventing the devil to come towards us. Also fünftens, Schild des Glaubens ergreifen. So the fifth point is a shield of faith. Und darunter verstehe ich, dass wir den Lügen des Feindes einfach nicht zuhören und sie abwehren. And by that I mean that we do not listen to the lies of the devil. Dass wir also unsere Gedanken kontrollieren. That we control our own thoughts. Sobald etwas kommt, das nicht nach Gottes Stimme klingt, As soon as something comes up that does not sound like God's voice, bewusst nicht weiterdenken. Don't think about it. Und ja, das erfordert definitiv Disziplin. And that means a lot of discipline. Aber das lohnt sich. But in the end, it benefits you. Ich möchte jetzt noch einmal unsere Verantwortung zusammenfassen. I want to summarize our responsibility. Ich richte mich auf Gott aus. I focus on God. Ich setze mich auf seine Verheißungen drauf. I sit on his promises. Indem ich sie laut ausspreche. By speaking them out loud. Ich klammer mich an Gott fest. I cling to God. Ich bleib drauf sitzen, bis die Verheißung sichtbar wird. I stay on the promise, in the promise, until it becomes visible. Und dabei höre ich dem Feind nicht zu. And I do not listen to the devil. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Stiefelbild nicht nur für mich ist. And I'm sure that the picture of the boots does not only benefit me. Sondern für jeden Einzelnen hier. But I think you could profit from it as well. Und ich möchte euch einladen, and I want to invite you, dass ihr das jetzt auch für euch selbst in Anspruch nehmt. To claim God's promises for yourself. Ich möchte zum Abschluss ganz kurz beten. I would like to pray. Vater, ich danke dir, Father, thank you, dass du jeden Einzelnen in seine Bestimmung bringen möchtest. That you want us to reach our calling. Und ich danke dir, dass du jetzt den Glauben freisetzt, den wir brauchen. And I thank you that you will set free the faith that we need for this. Um in ein siegreiches Leben zu kommen. In order to walk a life of victory. Und ich habe den Eindruck, dass Gott jetzt mit seinen riesigen Stiefeln vor jedem Einzelnen steht. And I can see God standing in front of every single one of you with his huge boots. Und er lädt dich jetzt ein, einen symbolischen, kindlichen Glaubensschritt zu machen. And he wants to invite you to make a little step of faith like a child. Indem du dich in deiner Vorstellung jetzt einfach auf seine Stiefel draufsetzt. Just imagine sitting on his boots right now. Und dich im Glauben festklammerst. And cling to his boots. Sag ihm einfach, ja, ich möchte anfangen, deine Verheißungen für mich in Anspruch zu nehmen. Just tell him, I want to start claiming your promises for my life. Und Vater, ich bete noch, dass wir eine Gemeinde sind, and Father, I also pray that we are a church, die sich auf deinen Stiefeln ins Königreich tragen lässt. Who would sit on your boots and be taken into your kingdom. Und ich danke dir, dass wir den Platz einnehmen werden, And thank you that we will find our place, den du für uns vorgesehen hast. Which you have prepared for us. Amen. Amen. What's going on, church? Also, was ist los hier? How's everybody doing? Wie geht's euch? Let's thank God that we have such talented worship leaders and singers in our church, huh? Danken wir Gott dafür, dass wir so talentierte Anbetungsleiter haben und Sängerinnen in dem Fall. Amen. I'm always so blessed by the worship. Ich bin immer so gesegnet von der Anbetung. So good to see Eric back jamming out. Es ist einfach so super, den Eric zu sehen, wie er da steht mit der Gitarre. Let's pray. Lass uns beten. Dear Father, bless these words to our heart. In Jesus' name we pray. Lieber Vater, singe diese Worte hinein in unser Herz. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. The last few weeks, Pastor Rob has been talking about living life in the Spirit. Die letzten Wochen hat der Pastor Rob darüber gesprochen, wie man das Leben im Geist lebt. The difference between life and death. Und auch den Unterschied zwischen Leben und Tod. And it's been really huge for me in my own life. Und das ist wirklich eine ganz riesige Sache in meinem eigenen Leben. I've had some revelation of parts of my life that I've been living in my natural. Ich hatte einfach Offenbarung von Gott, in welchen Bereichen meines Lebens ich einfach nur in meiner eigenen Natur lebe. Could we see the diagram from Pastor Rob from last week, please? Wir können auch mal das Diagramm sehen, was der Pastor Rob gemacht hat. So he explained to us that when we do things by God's way, by God's grace and for God's glory. Er hat uns erklärt, wenn wir die Dinge in Gottes Weise tun oder auf Gottes Art, durch Gottes Gnade, zu Gottes Herrlichkeit, then it brings life into our life. Dann kommt der Leben hinein in unser Leben. But if we switch out one of those three with my way, with my strength or for myself, then it brings death. Aber wenn wir eines dieser drei austauschen, zum Beispiel durch meinen Weg, durch meine Kraft, für mich selbst, dann geraten wir in diese Spirale des Todes. And he mentioned that it's impossible to live the Christian life in our natural. Und er hat uns klar gemacht, dass es unmöglich ist, einfach in unserer eigenen Natur das christliche Leben zu leben. That the best we can do in our natural is move from bad to good. Das Beste, was wir in unserer eigenen Natur können, ist vielleicht uns ein bisschen vom Schlechten hin zum Guten zu bewegen. And good is not always life. Aber Gutes in diesem Sinne ist nicht Leben oder lebendig. Good in our natural is death. Gut in unserer eigenen Natur ist eigentlich tödlich. And when we learn to live, when we learn to move from mercy to grace, then we have life. Wenn wir es lernen, uns von der Barmherzigkeit hinein in die Gnade zu bewegen, dann erleben wir Leben. And he explained that there's this treasure inside of us. Und er erklärt, dass dieser Schatz da in uns drin ist. Which is the Holy Spirit. Es ist der Heilige Geist. And it's that capability, that upward propensity. Und dass diese Fähigkeit, die wir haben, diese Neigung, die uns nach oben treibt. He's urging us to live in the Spirit. Dieses Drängen, dass wir im Geist leben. And he talked about 2 Corinthians 4:7, which says, so that the surpassing greatness of power will be from God and not from ourselves. Er sprach über 1. Korinther Kapitel 4, Vers 7, dass die überströmende Kraft von Gott sei und nicht von uns. And in Romans 6:13, it says we need to make a decision to yield to life or yield to death. Und in Römer 6,13 sind wir dazu aufgefordert, einfach eine Entscheidung zu treffen, entweder uns dem Leben hinzugeben oder eben dem Tod. To yield our bodies as instruments of life or death. Einfach unser Leben hinzugeben als Instrumente des Lebens statt des Todes. And when we learn to yield our body to the Spirit, it brings life. Und wenn wir es lernen, einfach unseren Körper hinzugeben als ein Gefäß für den Geist, dann gibt uns das Leben. Into our circumstances and our situations. Und dieses Leben kommt direkt hinein in unsere Lebensumstände. Yielding to the Spirit. Uns ganz dem Geist hingeben. It reminds me of my neighbor. Das erinnert mich an meinen Nachbarn. I have this really angry old woman neighbor. Das ist eine Nachbarin und das ist eine ältere, manchmal etwas ärgerliche Dame. And she's been really yelling at me for the last 5-6 years. In den letzten 5-6 Jahren schreit sie mich immer an. The first time I noticed it, I was mowing the lawn. Das erste Mal, als ich bemerkt habe, habe ich so den Rasen gemäht. And I was going along her fence. Und da ging ich da so an ihrem Zaun entlang. And I just, you know, a lawnmower is pretty loud, right? Und so ein Rasenmäher kann sehr laut sein. But I heard her over the lawnmower. Aber ich habe sie noch gehört schreien, praktisch über das Geräusch des Rasenmähers hinweg. Geh weg von meinem Zaun! Weg von meinem Zaun, weg von meinem Zaun. And I was scared, you know? Like, ich war so erschreckt. You know, she like sticking her head out the window without any makeup on, crazy hair. Und da ist ihr Gesicht, es erscheint am Fenster, praktisch das Make-up und die verrückten Haare. I was like, I don't even know you. Why are you yelling at me? Warum schreist du mich an? Ich kenne dich nicht. But she didn't want me near her fence. Aber sie wollte nicht, dass ich da nah an ihren Zaun komme. And the spirit told me, just be quiet, Rob. Turn the other cheek, smile, and go away from her fence. Der Geist sagte mir, andere Wange hinhalten, lächeln, psst, und weg vom Zaun. And I got that same message from the spirit for the next 5 years, every time she's yelling at me. Und die gleiche Botschaft bekam ich jedes Mal, praktisch von Gott, immer dann, wenn sie mich angeschrien hat. I'm chopping wood too loud on a Sunday. Vielleicht am Sonntag, ich schläge da Holz. Es ist zu laut am Sonntag. I'm using the power washer. It's too late in the day on Saturday. Oder den Power Washer? Was ist das? Kirche. Oh, den Kärcher. Okay, ich mache das. Yeah, she screams out the window. Wir sind nicht in den USA. Wir sind in Österreich. Ausländer. Wie das Lied hier sagt, hier in Austria. We are Austrians, not Americans. Okay. Okay. So. Okay, no problem. Kein Problem, kein Problem. Yielding to the spirit, what good would it do if I start to fight with her? Sich dem Geist hin, also ergeben oder dem, was der Geist sagt. Was wäre es gut, wenn ich mit ihr kämpfe? She would just hate me more. Würde mich nur mehr hassen. So I just yield to the spirit. Also gebe ich mich der Situation, dem Geist einfach hin. And Pastor Rob showed a verse last week. It's 2 Peter. Could we see that? Pastor Rob hat uns einen Vers gezeigt im 2. Petrus. He mentioned that the key to living in the spirit are the promises. Er hat uns gesagt, dass der Schlüssel dazu, im Geist zu leben, einfach Gottes Verheißung sind. And because of his glory and excellence, he has given us great and precious promises. These are the promises that enable us to share in his divine nature and escape the world's corruption caused by human desires. Durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Die ihr dem Verderben, das euch durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. So he's given us these promises. Er hat uns diese Versprechen gegeben. And these promises enable us to share in his divine nature, his spirit. Und diese Versprechen, sie befähigen uns dazu, praktisch Anteil zu haben an seiner göttlichen Natur durch den Geist. So that's what I'd like to talk about today. Darüber möchte ich sprechen heute. A few promises that are very, very dear to me. Einfach Versprechen, die Gott gegeben hat, die mir einfach sehr, sehr am Herzen liegen. And pull a few principles. Und ich werde ein paar Prinzipien weitergeben. And tell you a couple stories. Und noch ein paar Geschichten erzählen. And so maybe you think, maybe you're a new Christian or you've been a Christian for a while, but you don't really understand the whole being filled with the Spirit thing. Vielleicht bist du als Christ einfach ganz neu. Oder vielleicht gehst du schon lange mit Gott, aber irgendwie das mit diesen Verheißungen und dann erfüllt werden vom Geist, das verstehe ich noch nicht so. Or simply it's just hard. How do you be filled with the Spirit to approach people, your colleagues, your friends, your family? Oder vielleicht denkst du, gefüllt sein mit dem Geist, wie lässt sich das anwenden, jetzt praktisch auf Familie, auf Freunde oder auf Kollegen bei der Arbeit? And that brings me to the first promise, which is wisdom. Could we see the promise, please? Das erste Versprechen ist das Versprechen der Weisheit. James 1:5. Jakobus 1, Vers 5. If you need wisdom, ask our generous God and he will give it to you. He will not rebuke you for asking. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. And the principle I want to pull from it is, we need to depend on God daily for wisdom. Das Prinzip, was ich hier weitergeben möchte, ist, dass wir einfach jeden Tag uns davon abhängig machen müssen, dass wir Weisheit brauchen. It doesn't say when we're older we will get the wisdom if we ask for it. Das heißt nicht so, naja, wenn wir älter werden, dann werden wir Weisheit bekommen, wenn wir darum bitten. When we're wiser and more mature. Wenn wir mehr Reife erlangt haben oder vielleicht auch eine gewisse Weisheit. It says if you ask for it, he'll give it to you. Die einfache Voraussetzung ist, dass wir einfach bitten und dann werden wir es erhalten. He'll give you situational wisdom. Er wird Weisheit geben für die Situation. I ask for wisdom all the time. Ich bitte immer um Weisheit. For example, I'll go into a business meeting. I know it's going to be a really tough meeting. Wenn ich vielleicht in ein Geschäftstreffen hineingehe und ich weiß, das ist jetzt eine schwierige Situation. And I really do it all the time. I'll say, God, please give me wisdom. Only you can get me through this meeting. Und ich sage, Gott, gib mir Weisheit. Du kannst mich alleine hier durch dieses diese Verabredung bringen. Anything I do on my own is going to be death. Oder vielleicht die Sitzung. Alles, was ich selbst tue, das endet irgendwie in dem Tod. Help me to reach my target in this meeting. Hilf mir, dass ich einfach das Ziel erreiche, was ich erreichen soll, in dieser Sitzung. And so I'm back at my neighbor's. Jetzt komme ich zurück auf meinen Nachbarn. And I'm starting a conversation with her. Also, ich beginne jetzt so ein Gespräch. But at this time I'm doing it from a different perspective. Aber jetzt erreiche ich sie aus einem anderen Blickwinkel. She yelled at me for, it was a Saturday at 6 o'clock. Es war an einem Samstag um 6. And I was cutting the grass again. Und habe ich wieder den Rasen gemäht. And this time she yells out the window. Diesmal ruft sie da aus dem Fenster raus. Dieses Mal rufe ich Polizei an. Jetzt werde ich die Polizei rufen. I will call the police. Ich hab dir schon tausendmal gesagt. I've told you that 1,000 times. And I heard the spirit this time say, okay, just talk to her lovingly. Und der Geist sagt mir, nun, sprich mit ihr. I said, thank you, God, finally, I can talk to her after 6 years. Ich dachte mir, danke Gott, jetzt kann ich mit ihr sprechen, wenn auch liebevoll. And I said, es tut mir leid. Oh, that's, I'm very sorry. Ich habe schon mit der Gemeinde gesprochen. I've already spoken with magistrate. The community, Gemeinde. Yeah. Sie haben mir gesagt, dass ich darf bis 19 Uhr Rasen mähen. They told me I can mow the cut the grass until 7 o'clock in the evening. Und noch eine Frage. Ich versuche seit 5 Jahren eine gute Beziehung mit dir zu haben. Another question. Since 5 years I try to like have an encounter, start a relationship as neighbors. And du schimpfst nur mit mir die ganze Zeit. But you're just like scolding me. Warum? What is the reason for that? Du kannst einfach fragen. Well, you can just ask me. Rob, bitte nicht mehr machen, das stört mich. You can just come to me and say, please, Rob, just stop. So einfach ist das. That's so simple. And then, next thing you know, I'm getting cakes. She's baking me cakes. Das nächste, was passiert ist, dass sie mir einfach eine Torte backt. And she's playing with my son. She's waving to me in the morning. Hi, Rob. Sie winkt mir, sie spielt mit meinem Sohn. It's like almost too much of a relationship now. Es ist fast schon zu viel der Beziehung. And wisdom doesn't mean that we always have to be passive and turn the other cheek. Und Weisheit bedeutet nicht, dass wir immer nur passiv sind und einfach immer nur die andere Wange hinhalten müssen. Wisdom means that we need to hear the Spirit's prompting in every situation. Weisheit bedeutet, dass wir einfach das Drängen des Geistes wahrnehmen in jeder Situation. And ask for his wisdom in that situation. Und dann einfach ihn um Weisheit bitten und sie empfangen in dieser Situation. So we need to remain dependent on his wisdom every day. Wir müssen einfach jeden Tag in dieser Abhängigkeit sein von dieser Weisheit, die er uns geben möchte. Promise number two. Versprechen Nummer zwei. There is no more condemnation for those in Christ Jesus. Es gibt keine Verdammung mehr für die, die in Christus sind. Let's read Romans 8. Römer 8. Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit, who gives life, has set you free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do, it was weakened by the flesh. God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering, and so he condemned sin in the flesh. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das Gesetz Unmögliche, das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in der Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. And the principle I'd like to pull from here is we need to learn how to rebound. Und das Prinzip, was ich jetzt zeigen möchte, ist, dass wir einfach lernen, wie wir wieder zurück zu Gott finden. You know what a rebound is? You know what a rebound is? Wisst ihr, was ein Rebound ist? It's a basketball expression. You shoot, but you miss, and your teammate grabs the ball, jumps up and grabs the ball. Und das heißt, dass man praktisch, wenn der Korb verfehlt wurde, sofort den Ball wieder erlangt und noch einen zweiten Wurf vielleicht hat. After making a mistake, after failing, we need to learn how to pick ourselves back up, ask for repentance and move on. Wenn wir vielleicht irgendwie versagt haben, dann müssen wir lernen, dass wir schnell wieder aufstehen und wieder uns auf den Weg machen. But sometimes it's so hard, right? Sometimes we sulk in our guilt for a long time. Also manchmal ist es hart, wir suhlen uns da so in unserer Schuld. We sin and then we say, oh, I'm just going to step away from God for a little while until there's been enough time and then I'll come back to him. Also wir sündigen irgendwie und dann ziehen wir uns irgendwie von Gott zurück und sagen, so, jetzt braucht es einen Moment Zeit, bis ich vielleicht wieder zurückkommen kann. But why do we do that if Jesus already paid for it? Warum sollten wir das machen, wenn Jesus bereits für uns bezahlt hat? He paid for it. Think about your paycheck you get at the end of the month. Denk mal über den Gehaltszettel nach, den ihr bekommt so am Ende des Monats. That is what is owed to you. Das ist das, was man dir schuldet. But let's say your boss gives you your paycheck and he also gives you additional 3 days vacation. Aber stellt euch mal vor, er gibt euch diesen Scheck, das ist das Gehalt, und dann sagt er, pass mal auf, du hast 3 Tage Urlaub jetzt. Do you deserve that 3 days? No. Verdienst du das? It's a grace gift. Nein, es ist einfach aus Gnade. And it's the same thing with righteousness. Genauso ist es mit der Gerechtigkeit. Righteousness is a grace gift. Gerechtigkeit ist einfach ein Gnadengeschenk. You cannot do something to get righteousness. Du kannst nichts tun, um da Gerechtigkeit irgendwie für dich zu erlangen. If we could, then God would owe it to us. Wenn wir es könnten, dann würde Gott uns ja Gerechtigkeit schulden. But God is debted to no man. Aber Gott schuldet niemandem etwas. It's an undeserved grace gift. Es ist ein unverdientes Geschenk aus der Gnade Gottes heraus. Like Pastor Rob said last week, the Pharisees were the deserving people of the day. Die Pharisäer, wie Pastor Rob letzte Woche sagte, das waren die Leute, die glaubten, sie hätten es verdient. But they weren't the one coming to Christ for salvation and righteousness. Und doch waren sie genau diejenigen eben nicht, die zu Christus kamen, um vielleicht doch echte Gerechtigkeit zu erlangen. It was the sinners, the prostitutes. Es waren die Sünder, es waren die Prostituierten, die zu ihm kamen. So grace is for the undeserving. Can we read Romans 5:17? Gnade ist für die, die es einfach überhaupt nicht verdienen. For if by the trespass of one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ? Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. God wants us to reign in life. Gott möchte, dass wir im Leben herrschen. But we can only do it when we receive abundance of his grace and his gift of righteousness. Aber wir können das nur, wenn wir einfach diese überströmende Gnade empfangen und das Geschenk der Gerechtigkeit. And that word receive in the Greek, it's present active participle. Und dieses Wort empfangen im Griechischen ist ein Partizip in der Gegenwartsform und zwar im Aktivum. It means that we need to keep doing it. Das bedeutet, dass wir das einfach ständig tun, dass es uns kennzeichnet. It's not a one-time act. Es ist nicht ein einmaliger Akt. We need to receive the abundance of grace and the gift of righteousness. Wir müssen einfach ständig die überströmende Gnade empfangen und dieses Geschenk der Gerechtigkeit immer wieder. In the present. In der Gegenwart jetzt. So why do we punish ourselves? Also warum strafen wir uns dann? Why do we stay in our guilt? Und warum verharren wir da in diesem Schuldgefühlen? It's kind of a waste of time, isn't it? Es ist eine Zeitverschwendung. We don't need to walk in our shame when Jesus already paid for it. Wir müssen da nicht in unserer Scham oder Schande da durch die Gegend laufen, wenn doch Jesus bereits dafür bezahlt hat. Walking in our shame. In unser Scham nur gehen. It reminds me of something some of us at the tech team call the walk of shame. Okay, da gibt's im Tech Team sowas, walk of shame, der Wandel in der Scham, so Schande. So the walk of shame, do you know what that is? Wisst ihr, was das ist? Walk of shame. The walk of shame is when you're a parent. Also walk of shame ist, wenn du You're a parent and you're wenn du Eltern, also wenn du ein Vater oder eine Mutter bist. Your child's number comes up on the screen. Okay, und da ist dann die Nummer von deinem Kind und sie ist auf dem Bildschirm. And that means that up in the Sunday school there's a problem. Das bedeutet, da in der Sonntagsschule, da ist das Problem. And you think to yourself, oh man, why can't my kid just make it through one service so I can relax? Und du denkst, oh, mein Kind ist mir wieder. Warum kann es nicht einen Gottesdienst mal schaffen und ich möchte es ein bisschen entspannen hier? And then you have to stand up in the middle of the message. Und dann musst du aufstehen, mitten in der Botschaft. And if you're a guy, usually you have some loud shoes on. Wenn du ein Mann bist, dann hast du diese Schuhe, die ein bisschen lauter sind. And I notice the girls always have high heels. Und die Mädels, die haben immer die hochhackigen Schuhe. And then you do the walk of shame through the chapel, trying not to disturb anyone. Und dann den walk of shame packst du durch die Halle hier, also wo du dich dann so scheust und ganz vorsichtig da durch die Gegend. So if you're a young parent, make sure you don't sit on this side of the chapel. Also wenn du ein junges Elternpaar bist, that's schau, dass du auf der richtigen Seite einfach sitzt. I've made that mistake. Ich habe diesen Fehler schon gemacht, ich weiß das. But why? We don't need to be ashamed to walk up and pick up our kids. Maybe some other kid poked him in the eye. Wir müssen uns doch nicht schämen, dass wir da unser Kind abholen. Es kann auch sein, dass ein anderes Kind war, hat es einfach in die Augen gekratzt. The fact that his number went up on the screen is not a direct result of our parenting. Die Tatsache, dass da drüben die Nummer vielleicht aufscheint, muss nicht einen direkten Bezug haben zu unserer Erziehung als Eltern. We can go boldly upstairs and pick up our kids, just like we need to go boldly to the throne of grace. Wir können damit Freimut einfach hochgehen, unsere Kinder abholen, genauso wie wir mit Freimut einfach mutig vor Gott treten können vor der Thron der Gnade. So we need to learn how to rebound. Wir müssen einfach lernen, wie wir zurück zu Gott finden. Principle number promise number three. Versprechen Nummer drei. One we probably all know, but very, very important. Wir wissen das vielleicht irgendwie, aber doch ist es ganz, ganz wichtig. Draw near to God and he will draw near to you. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Draw near to God and he will draw near to you. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. You know, sometimes I get so busy in life. Manchmal bin ich so beschäftigt in meinem Leben. I have a full-time job and it's really stressful. Ich bin da Vollzeit beschäftigt und das ist also wirklich auch stressend. You know, my wife is about to have another baby. Meine Frau bekommt ein zweites Kind. I already have a son. Ich habe bereits einen Sohn. You know, you got your. I am the gardener of Otmar. Ich bin der Gärtner für den Otmar. There's a lot of stuff to do, a lot of details to try and manage. Da sind sehr viele Verpflichtungen und da sind sehr viele Dinge, die ich da irgendwie managen muss. And in order to manage it, you know, you need to have routines. Und um das irgendwie alles auf die Reihe zu bringen, braucht man da Routinen. But sometimes that routine can start to dull your mind. Aber es kann sein, dass die Routinen irgendwo dazu führen, dass du so gedanklich ein bisschen abflachst. When you go from really sixth gear cruising to just going into neutral and just coasting, your mind can start to become vulnerable. Stell dir vor, ihr habt da so einen sechsten Gang drin, volle Fahrt, und dann plötzlich schaltet ihr in Leerlauf. Und irgendwie kann es sein, dass, wenn man das jetzt überträgt auf den Verstand, dass man irgendwie ein bisschen verletzt oder verletzbar wird. And then you can become vulnerable to the flesh, to your nature, to the devil. Verletzbar gegenüber deinem Fleisch, in deiner Natur, gegenüber dem Teufel. And then you can start to feel that downward pull in your thoughts. Und plötzlich spürst du da, wie diese Gedanken dich da herunterziehen. That downward propensity. Diese Spirale, die abwärts sich dreht. Or sometimes circumstances can just make us have that downward propensity. Oder es kann auch sein, dass es so Umstände sind, die dann diese Abwärtsspirale führen. Last week my sister's house caught on fire and nearly burnt down completely. Letzte Woche geschah es, dass das Haus meiner Schwester fast komplett abgebrannt ist. And I was so shocked. It was an electrical fire in the attic. Es gab da ein Feuer, das ist ausgebrochen im Dachboden. Das war irgendwie ein elektrischer Defekt. There's another picture too. It's completely destroyed. Das ist völlig zerstört. And so I called her and I said, Liz, are you okay? Ich habe sie angerufen und habe gesagt, Liz, wie geht's dir? Bist du okay? And she said, Romans 8:28. Ich dachte nur Römer 8:28. I'm claiming Romans 8:28. I need it. Ich muss es einfach für mich beanspruchen. Ich brauche es. All things work together for the good for those who love God. Alles wird zum Guten wirken, zusammen für die, die Gott lieben. I expected complaining. I expected that downward pull to be evident in her life. Ich habe einfach Klagen da irgendwie erfahren. Ich habe erwartet, dass da irgendwo etwas sie runterzieht und dass sie das erleben würde in ihrem Leben. But she chose to yield to life instead of death. Aber sie hat sich entschieden, einfach sich dem Leben hinzugeben, anstatt dem Tod. And when we start to yield to death in our situations, it's very dangerous. Da diesem Tod hingeben in Situationen, das ist sehr gefährlich. It's like quick drying cement. Es ist so wie Beton, der sehr leicht dann abbindet. Last week I was on the Baustelle. Letzte Woche war ich auf der Baustelle. At my house, because we're just building now. On my construction site, und wir bauen da gerade. And they were laying the foundation for the driveway. Und da wurde einfach das Fundament gelegt für die Einfahrt. So there was a lot, like a sea of cement there. Und es war wie, als wenn ein ganzer See von Beton da ausgegossen wäre. And I was doing something, I heard the worker say, quick, quick, come, your dog fell in the cement. Ich war gerade beschäftigt, dann hörte ich, schnell, schnell, schnell, dein Hund, der ist in den Beton reingefallen. And I with such an urgency ran to my dog because it only takes a few seconds before she's gone, you know? Ja, ich bin so total schnell hingelaufen, weil ich gedacht habe, es sind ein paar Sekunden und dann ist sie weg drin. And I saw her hanging there on the side, completely covered in the eyes, everything with cement. Ich habe dann gesehen, wie sie da hing an der Kante praktisch und zwar komplett mit Zement bedeckt. And so I helped her out and then she shook off all over the fresh poots on my house. Which you cannot remove, you know, cement is. Dann rausgeholfen, dann hat sich geschüttelt und dann der ganze Beton spritzte dann an den frischen Putz am Haus. And then she ran across the terrace, but she was half blind. She's bumping into things. Sie rannte dann über die Terrasse, sie war aber so geblendet oder from the cement. Von dem Zement und sie stieß überall an. And I thought, okay, I have to wash her off before the cement dries on her. Und ich habe gesagt, ich muss sie sofort abwaschen, bevor der Zement trocken wird. Maybe then she will be blind or something, I don't know. Es könnte sein, dass sie davon erblindet. And so I went over to the hose and I turned it on. Bin hin zum Gartenschlauch, habe ihn angemacht. But it's like 20 meters long, so I'm like, come on, when's the water going to come out? Es sind 20 Meter und sagt, wann kommt das Wasser endlich? And finally it starts to drip out and I put it on top of her and then und plötzlich kommen die ersten Tropfen raus und dann gebe ich sie ihr so rüber über den Kopf. The hose explodes off of the Wasserhahn, you know? Dann reißt einfach an der Schlauch vom Wasserhahn ab. And I only have minutes to get her clean. Und ich habe nur Minuten praktisch, um sie da zu säubern. So I run over to the Wasserhahn and I'm trying to reconnect it. Und dann laufe ich rüber da zum Wasserhahn und versuche es wieder da anzuschließen. But it's from like the 80s or something and the connection is broken. Und das ist irgendwie schon älter und irgendwie ist die Verbindung da zerbrochen. And we don't have another one. Und wir haben keinen zweiten Hahn. And I can't stick her under it. Und ich kann sie da nicht unter den Hahn irgendwie da bringen. So in an act of desperation, I throw her into the biotop. Okay, in einem Akt der Verzweiflung habe ich sie einfach in den Biotop reingeworfen. Which is, it's the Schatz, the treasure of my father-in-law. I mean, he's cleaning it every day. Das ist der Schatz von meinem Vater, praktisch der feuchte Biotop. And now there's a nice layer of cement floating around. Und das praktisch ist eine Schicht vom Zement, der darin schwimmt. And the point is, when we yield to death in our situations in life. Der Punkt ist der, wenn wir uns einfach dem Tod dahingeben, dem geistigen Tod in unseren Lebenssituationen. It can be like quick drying cement. Das kann sein wie Zement, der ganz schnell abtrocknet und abbindet. Our heart can harden so quick. Unser Herz kann sich so schnell verhärten. We need to wash it off quickly. Wir müssen es ganz schnell einfach reinwaschen. We need to jump in the biotop. Hinein in das Biotop. And it's very dangerous because, as Pastor Rob said, it can move from natural to emotional. Wie Pastor Rob bereits sagt, es ist sehr gefährlich. Es kann so eine Abfolge haben. Aus dem Natürlichen geht es hinein in das Emotionale, in das Sinnliche. To demonic. Und dann hinein ins Dämonische. So we need to yield to life quickly. Wir müssen ganz schnell uns einfach dem Leben hingeben wieder. And we were designed to have a relationship with our Father. Und wir sind ja so geschaffen worden, dass wir eine Beziehung mit dem Vater erleben sollen. That daily interaction strengthens our soul. Dieser tägliche Austausch mit dem Vater ist einfach eine Kraft in unserer Seele. It's a lifelong process, right? One day we learn a new promise. Und es ist ein lebenslanger Prozess. Einen Tag lernen wir ein bestimmtes Versprechen, eine Verheißung. One day he teaches us something new about ourselves. An anderen Tag lehrt uns etwas Neues über uns selbst. So we need to draw near to God and he promises he will draw near to us. Wir müssen uns also immer Gott nahen und er verspricht uns, dass er dann da ist für uns. Er naht sich uns. We need to actively engage him every day. Wir müssen einfach aktiv auf ihn zugehen, jeden Tag. Promise number four. Versprechen Nummer 4. He's coming back for us. Er kommt für uns wieder. Amen. He's not going to leave us here. Er lässt uns nicht alleine hier. Let's read John 14. Johannes 14. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house there are many mansions, thank God. If it were not so, I would not have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. And where I am, there you may be also. Lasst euer Herz nicht verschreckt sein. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. We need to place a confident hope on the promise of heaven. Wir müssen einfach unsere Zuversicht und eine Hoffnung hineinsetzen in dieses Versprechen, dass wir einmal den Himmel erhalten. Sometimes I place too much emphasis on the now and not enough on the eternity. Manchmal habe ich zu viel Wert praktisch auf das Jetzt anstatt auf die Ewigkeit. You know, I was really convicted about my house project. Und das hat mich wirklich überführt, da mein ganzes Bauprojekt meines Hauses. Because I was doing the whole thing in my natural. Ich habe alles so einfach nur in meiner eigenen Natur gemacht. I was trying to control every decision. Ich wollte jede Entscheidung unter Kontrolle haben. Trying to manage every detail. Jedes Detail einfach managen. And the problem was that it was taking all of my time. Und das Problem war, dass es einfach meine ganze Zeit geraubt hat. Forsaking my quiet time to go talk to the contractors. Ich habe meine stille Zeit einfach so fahren lassen, um mit den verschiedenen Handwerkern zu reden. It started to become my center focus when that should be the Lord. Und irgendwie hat es das in mir dann genau in den Mittelpunkt meines Lebens gestellt, anstatt dass dort einfach der Herr wäre. And the point is, the promise of eternity, of the future, really puts the present into perspective, doesn't it? Und dieses Versprechen, das wir haben, einfach, dass wir die Ewigkeit erhalten, das bringt alle anderen Dinge einfach in die richtige Perspektive. You know, we've had, I guess, for 10 months, we've had a Baustelle. Jetzt für 10 Monate hatten wir a construction site. And every day they're making noise outside, doing something different. Und immer haben sie da, war sehr laut und das waren verschiedene Geräte, die sie verwendeten. And when I wake up, my wife is always sleeping. Und wenn ich aufwache, da schläft meine Frau. But about 2 weeks ago, on a Thursday, I woke up and she was standing by the window. Am Donnerstag vor 2 Wochen war es aber auch anders. Ich wachte auf und sah sie da am Fenster. I thought, that's strange. Denk mir, was ist hier los? Why is she awake? Warum ist sie wach? And I thought, oh yeah, we get the kitchen today. Oh, stimmt, wir bekommen eine Küche. And then I realized, she really loves the kitchen. Und dann habe ich dann bemerkt, wie sehr sie einfach eine Küche mag. And that was her favorite part of the whole project. Und das war einfach der Lieblingsteil ihres ganzen, dieses ganzen Projektes. And she looked like a kid waiting for Santa Claus. Und sie hat da geschaut auf dem Fenster und gewartet wie praktisch ein Kind auf Nikolaus. And she looked at me and smiled. She said, "The kitchen's coming today." Die Küche kommt, die Küche kommt. I was like, "So what? The house is already there." Ich sag, was soll's denn? Das Haus ist schon da. And that's how we need to look at eternity. Und so müssen wir auf die Ewigkeit schauen. Jesus told us to watch out for him. He's Jesus coming again. Hat uns gesagt, dass wir einfach Ausschau halten sollen auf sein Wiederkommen. We should be waiting and watching in a faithful expectation for him. Wir sollten warten und einfach eine Erwartung haben, dass er ja wiederkommt. So in conclusion. Jetzt zum Abschluss. When we as individuals choose to stand on the promises. Wenn wir uns individuell dazu entscheiden, uns auf die Verheißung zu stellen. We choose to yield to the Spirit. Und die Entscheidung treffen, dass wir uns einfach dem Geist hingeben. We choose life. Dann wählen wir das Leben. And the Spirit will start to move in our hearts. Und der Geist wird anfangen, sich in unserem Herzen zu bewegen. And he'll prompt us to help other people get closer to him. Und wird uns dazu drängen, dass wir anderen Menschen helfen, dass sie näher zu ihm finden. And when we as church choose to stand on the promises. Und wenn wir als Gemeinde diese Entscheidung treffen, dass wir uns auf die Verheißung stellen, auf die Versprechungen Gottes. We choose life. Dann wählen wir das Leben. And the Spirit will be with us. Und der Geist wird mit uns sein. And it doesn't just mean that our doors are open on Sunday. Und das bedeutet nicht, dass einfach nur die Türen am Sonntag geöffnet sind. It means that our hearts are open all the time. Für mich bedeutet es, dass unser Herz offen ist die ganze Zeit. It reminds me of this old country song. Und das erinnert mich an einen Country Song. I'll just read it first. Ich lese es einmal zuerst. Standing on the promises I cannot fall. Listening every moment to the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Wenn ich auf den Versprechungen Gottes mich stelle, dann kann ich nicht fallen. Wenn ich jeden Moment auf den Ruf des Geistes höre, ruhen in meinem Erretter, das ist mein All und Alles. So I want to challenge you today. Zu stehen auf den Versprechungen Gottes. I'd like to challenge you today. Ich möchte euch herausfordern. Are we doing it by God's way? Machen wir das auf Gottes Weise? For God's glory by His grace? Zu Gottes Herrlichkeit durch seine Gnade? Or are we doing it on our own strength? Oder machen wir das in unserer eigenen Kraft? Are we walking in the natural or the spiritual? Wandeln wir einfach in unserem eigenen Natur oder wandeln wir im Geistlichen? You know, in Austria we have everything we need here, right? In Österreich haben wir alles, was wir brauchen. We have all the supermarkets, we have social care, everything is taken care of. Wir gehen einfach in den Supermarkt oder wir haben da das soziale Netz, alles ist schön geregelt für uns. And sometimes it's easy to get into that routine and forget about God for a whole day, forget about the promises. Und es ist sehr leicht, in diese Routine zu kommen und die Verheißungen, die Versprechungen Gottes einfach zu vergessen. In some countries where there's heavy persecution, they really need those promises every day. They're so important and valuable to them. In anderen Ländern, wo eine Verfolgung ist, da brauchen sie jeden Tag, sie müssen sich festhalten an diesen Verheißungen. We have a partnership with Liberia. Wir haben da eine Partnerschaft mit Liberia. With a church in Liberia. Mit einer Gemeinde in Liberia. And the leader Dennis, he sent me this letter this week. Und der Leiter dort, der Dennis, hat mir einfach diesen Brief geschickt diese Woche. And we're supporting them, and he's asking for prayer. I'd like to read it to you. Wir unterstützen diese Gemeinden dort, und er hat uns gebeten, dass wir für sie beten. Ich werde das einmal vorlesen. Dear CIG. Liebe CIG. Please join us in prayer for the Malawi Christians. Bitte eint euch mit uns im Gebet für die Christen in Malawi. The Christian Revival Church in Malawi is under attack. Die christliche Erweckungsgemeinde in Malawi steht unter Angriffen. This morning I got a call from the evangelist Gibson saying that the members of the secret society stormed into the church building during our morning devotion and removed the wooden cross from the building. Ich habe heute gehört von einem Evangelisten namens Gibbs, wie auch immer, dass die geheime Gesellschaft in Malau in die Kirche eingedrungen ist, gewaltsam und ein Kreuz entfernt hat. And they ordered them not to meet or pray in Malau anymore. Und sie haben ihnen befohlen, dass sie sich nicht mehr versammeln sollten und auch nicht mehr beten dürfen in Malau. A lot of us have visited that church. Und viele von uns haben bereits diese Gemeinde dort besucht. We even helped build that church. Wir waren ja die, die auch mitgeholfen haben, es zu bauen. And they're asking for prayer, so I'd like to pray for them. Und sie bitten uns jetzt, dass wir für sie beten. So if you would like to stand with me and pray for them. Wenn ihr bitte mit mir aufstehen wollt, um für sie zu beten. Dear Father, lieber Vater, we pray for our brothers and sisters in Malawi today. Wir beten für unsere Brüder und Schwestern in Malawi. We pray that you'll give Dennis strength when he goes to mediate the situation. Wir bitten dich darum, dass du einfach dem Dennis deine Autorität und Kraft gibst, wenn er in die Situation hineingeht, um da zu vermitteln. Father, they can take the cross away from the building, but that doesn't mean anything. Sie können das Kreuz aus dem Gebäude wegnehmen. Aber das hat keine größere Bedeutung. They can't take your spirit from them. Sie können nämlich deinen Geist nicht aus ihnen nehmen. Father, be with them. Sei bei ihnen. Give them peace. Gib ihnen deinen Frieden. Please soften the hearts of the opposition. Bitte erweiche einfach die Herzen ihrer Gegner. Father, we want to see your work continue there. Wir wollen sehen, dass einfach dein Werk dort fortfährt. And tonight, if you don't know our King Jesus. Und an euch, wenn ihr heute Abend unseren König, den Christus, nicht kennt. I'd like to show you how. Dann möchte ich euch zeigen, wie ihr ihn kennenlernen könnt. Father, you've promised us so many things. Vater, du hast uns so viele Sachen versprochen. One of them is eternity. Eines ist das ewige Leben. One of them is life in eternity with you, Father. Die Ewigkeit, das Leben in der Ewigkeit mit dir. And if you'd like to know Jesus tonight, just repeat after me quietly. Und wenn du einfach Jesus kennenlernen möchtest heute Abend, dann wiederhole das einfach im Stillen für dich. Father, I know your son died for me. Ich weiß, dein Sohn ist für mich gestorben. I believe that promise. Ich glaube dieses Versprechen. I believe that if I ask for forgiveness, he will make me righteous. Ich glaube, wenn ich um Vergebung bitte, dann wird mich gerecht machen. I want to ask you to cleanse me and come into my heart, Father. Ich möchte einfach bitten, dass du mich reinigst und in mein Herz hineinkommst. And for the church tonight. Und für die Gemeinde. Father, teach us to yield to your spirit. Herr, lehre uns, dass wir uns einfach deinem Geist ergeben. Teach us to stand on your promises. Lehre uns, dass wir uns auf deine Verheißung stellen, auf deine Versprechungen. Father, we want to be a generation that neglects our natural. Wir wollen eine Generation sein, die einfach das Natürliche einfach ganz und gar loslässt und vernachlässigt. We want to pursue the upward propensity, Father. Wir wollen einfach danach streben, was wir als Neigung nach oben von dir finden. And Father, tonight I'd like to pray for people with anxiety. Heute möchte ich einfach für Leute beten, die vielleicht Ängstlichkeit haben. If you just get so nervous all the time. Vielleicht wirst du einfach immer so nervös. And you just get anxious. Oder gar ängstlich. Have peace. Hab Frieden. A peace which passeth all understanding. Hab Frieden, der allen Verstand übersteigt. It's a promise. Das ist ein Versprechen. And if you're sick tonight. Und wenn du heute krank bist. And maybe you feel that you are less worth because of your sickness. Weil du denkst, dass dein Wert geringer sei wegen deiner Krankheit. God loves you. Gott liebt dich. Your worth is no less than anyone else. Dein Wert ist nicht geringer als der Wert irgendeiner anderen Person. And God is not done with you yet. Und Gott ist noch mit dir nicht fertig. He can do so much with you. Er kann so viel mit dir tun. You have so much worth. Du hast so einen hohen Wert. And maybe for fathers tonight who feel trapped by the circumstances in life. Vielleicht sind es Väter? Fathers? Fathers. Vielleicht sind es Väter, die sich irgendwo in den Lebensumständen so gefangen fühlen. Maybe the weight of trying to provide for your family is wearing you down. Oder diese Last einfach für deine Familie zu sorgen, sie drückt dich nieder. Just remember, you don't need to be the provider, you just need to be the worker. Erinnere dich daran, du musst nicht der Versorger sein, sondern musst einfach nur deine Arbeit tun. He will provide for you. Er wird euch versorgen. He promises us his continual presence. Er hat uns versprochen, dass er einfach beständig bei uns ist. That is an absolute promise. Und das ist eine absolute Verheißung. And Father, we know that not one of your promises will fail. Und Vater, wir wissen, dass nicht eines deiner Versprechen versagen wird. Thank you, Father. We love you, Jesus. Danke, Vater. Wir lieben dich, Jesus. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen.